Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir Themennacht, also ein festes Thema. Und das Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die etwas sehr Schlimmes getan oder verursacht haben in ihrem Leben und deshalb sagen, das kann ich nie wieder gut machen. Also zum Beispiel, wenn ihr jemanden verletzt habt oder vielleicht sogar getötet habt oder misshandelt habt, seelisch zerstört habt oder ihn vielleicht finanziell ruiniert habt. Wenn ihr eine solche Geschichte in eurem Leben habt und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Das kann ich nie wieder gut machen. Meine erste Anruferin heißt Susanne und sie ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Du sagst diesen Satz, das kann ich nie wieder gut machen? Genau, ich bin dabei, einen Packen Schuld auf mich zu laden. Zum Teil habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen deswegen und zum Teil bereue ich währenddessen auch nichts. Du bist gerade dabei, ja, genau. Das zu tun. Was, genau. Was ist das denn? Ich führe eigentlich ein solides Leben mit Partner, Familie, solidem Beruf und arbeite aber nebenher in einem SM-Studio, ohne dass es mein solides Leben mitbekommt. Meine Familie weiß nichts, mein Freundeskreis weiß nichts. Du bist verheiratet? Ich lebe in einer festen Beziehung. In einer festen Beziehung? Ja. Wie lange schon? Seit 5 Jahren. Ja. Kinder? Wie viel? 1. Ja. Wie alt ist dein Kind? Das Kind ist aus der vorherigen Beziehung. Mein Sohn ist 10. Ach so. Und mein Partner ist wie ein Vater für meinen Sohn. Ja. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du dieses Doppelleben angefangen hast? Ich lebe auch in der Beziehung die Neigungen aus, zusammen mit meinem Partner. Und es war schon länger eine Faszination von mir, das Ganze professionell in einem größeren Rahmen auszuleben. Es ist natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit. Das sind viel mehr Möglichkeiten, das professionell auszuleben, wie wenn man privat das alleine tut mit dem Partner. Und es hat sich eine dementsprechende Möglichkeit geboten über einen Inserat in der Zeitung. Wann genau war das? Vor einigen Monaten. Und ich habe dann die Inserentin angerufen. Das war auch noch eine Bekannte von mir, die ich dann am Telefon hatte, die ich sehr mag und sehr schätze. Wie, das war aber ein komischer Zufall dann? Ja, mei, es ist halt Schicksal. Und seitdem hat sich das eigentlich, was die Neigungen angeht, die Arbeit dort, es hat sich wunderbar entwickelt. Was genau machst du denn da jetzt in deinem Nebenjob, sagen wir es mal so, in deiner Nebenwelt, in der Parallelwelt? Genau, das trifft wahnsinnig gut. In dieser Parallelwelt arbeite ich als Sklavin. Das heißt, ich habe sehr, sehr intimen Kontakt mit unseren Gästen. Das ist ein Club oder ein Studio. Ein gewerbliches Studio. Das muss man sich vorstellen wie ein kleiner Betrieb. Da laufen richtige betriebliche Prozesse im Hintergrund. Ja, ja. Offiziell dürfen das die Gäste nicht mitbekommen, weil es wirklich eine Parallelwelt ist zu dem Alltag. Also du bist da Sklavin. Genau. Was genau heißt das? Was machst du für die Gäste? Oder was machen die Gäste mit dir? Letzteres trifft es eher. Es kommt zu intimen Kontakten, diversen sexuellen Praktiken, vorwiegend natürlich sadistische Praktiken, die an mir ausgelebt werden. Dominanz spielt eine große Rolle. Ja. Vielleicht ein kleines Beispiel, was für sadistische Dinge die Menschen mit dir machen. Männer sind es wahrscheinlich vorwiegend, oder? Vorwiegend, ja. Was machen die? Es gibt diverse Möglichkeiten der Auspeitschung. Dann Schmerzspiele über Klammern anlegen. Dann gibt es andere Techniken, die hauptsächlich auf den Organismus wirken, also Atemreduktion. Oh. Das sind Sachen, die schon recht nahe gehen, wo man jemand sehr, sehr nahe kommt. Ja, also Atemreduktion. Das heißt, jemand veranlasst dich dazu, oder jemand wirkt dich, mal ganz plump gesagt. Ja, das ist sehr plump gesagt. Also in dem Moment, wo man unruhig wird, reagiert dann das Gegenüber schon. Aber der andere hat sehr viel Macht in dem Moment. Aber in der Tat, das heißt, da gibt es wirklich tatsächlich dann Männer, die das geil finden, dir die Kehle zuzudrücken. Ich befürchte, es finden beide schön. Ja, ne, davon gehe ich aus, dass du das auch schön findest. Aber so funktioniert es dann. Und wenn du dann zu sehr zappelst, dann lässt er wieder los. Ja, hoffentlich. Ist ja krass. Ist ja wirklich krass. Entschuldigung. Ja, ja. Hängt man dich auch schon mal gerne ein Stündchen ans Andreaskreuz? Ja. Das kommt auch vor. Genau. So, wie oft in der Woche gehst du dahin? Zwischen 1 und 3 Mal. 1 und 3 Mal? Und wie lange bist du dann da? Tagsüber. In den ganzen Tag? Also bis zu 8 Stunden, 10 Stunden. Was erzählst du deinem Mann, deinem Partner, was erzählst du deinem 10-jährigen Kind? Mein 10-jähriges Kind befindet sich in der Zeit bei seinem leiblichen Vater, das ist klar, damit es nichts mitbekommt. Deshalb ist da wunderbar aufgehoben. Ja. Hast du ihn deshalb dorthin gegeben? Nein, also nein, das ist eine andere Geschichte. Mein Vater regelmäßig, regulär. Okay, okay. Aber was erzählst du deinem Partner? Zum Teil ist er Gott sei Dank so beschäftigt, dass er keine Fragen stellt. Das ist schon mal ziemlich geschickt. Bist du denn grundsätzlich berufstätig? Ja, das heißt, und ich arbeite auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wie das heißt, er ist gewöhnt, dass ich flexibel unterwegs bin. Ach so. Aber du und dazwischen auch meinen soliden Freundeskreis pflege und so weiter. Ach so, das heißt, du baust dir da so ein Lügengewebe. Und sagst, ich bin da mal bei Freundin so und so, oder ich muss heute da und dahin arbeiten, und stattdessen liegst du im Fitnessstudio und wirst, nicht im Fitnessstudio, das wär's natürlich, im SM-Studio, und man macht diverse Dinge mit dir. Also, genau, so, Schweiß so fließt dabei schon, aber das ist dann meistens eher Angstschweiß. Und du kriegst das auch mit deinem Job dann so geregelt? Ich meine, 8 Stunden am Tag ist ja natürlich eine ganze Menge Zeit, die man dann in dem Studio verbringt. Ja, das geht. Da steckt dann eben Logistik dahinter. Verstehe. Und Organisation. Natürlich die Angst, dass es irgendwann mal. Wie viel verdienst du denn, wenn du 8 Stunden da warst? Das hängt von der Anzahl der Gäste ab, die kommen. Es gibt Tage, die sehr gut laufen. Es gibt Tage, die miserabel laufen. Wenn das Wetter gut ist, dann sind die Leute am Baggersee. Okay. Mit ihrer eigenen Familie und so. Naja, sag mal, was ein gut gelaufener Tag dir gebracht hat. Netto an die 500 Euro. Mhm. Und was machst du sonst so in deinem anderen Leben beruflich? Ich bin Sozialpädagogin, Sozialpsychologin auf einer geschlossenen Station. Ah ja, also auch ein ganz ernster und so seriöser und guter Beruf. Ja, doch, definitiv. So, jetzt haben wir alles verstanden, was du da machst und was du heimlich machst. Und wovon dein Partner nichts weiß, deine ganze Familie, niemand weiß davon. Und von Tag zu Tag, könnte ich mir vorstellen, wird das Geheimnis größer und der Druck größer auf dich oder auch das schlechte Gewissen. Natürlich, also jetzt kann man es auch nicht mehr als Ausrutscher abtun oder als Experiment. Machst du das eigentlich, du machst es nicht hauptsächlich wegen des Geldes. Du machst es, weil du auf diese Weise noch exzessiver diese Leidenschaft ausleben kannst. Definitiv, ja. Mhm. So, und jetzt sind wir in einem großen moralischen Konflikt. Da ist ein Partner, der will ehrlich behandelt werden, so wie sich das gehört in der Partnerschaft. Und Susanne belügt ihn nach Strich und Faden. Und hat auch noch vor, das weiter zu tun. Genau, das ist die Frage. Ich möchte auf die Tätigkeit nicht verzichten, weil sie absolut bereichernd ist. Der Partner weiß nichts davon, merkt aber, dass ich mich seitdem aufs Positivste verändere. Gleichzeitig gibt es dann aber auch die Momente, wenn ich mich mit dem Partner streite oder es besonders schön ist, dass ich in diesem schönen Moment zutiefste Schuldgefühle habe. Natürlich. Weil ich weiß, ich zerstöre ihn seelisch, wenn es rauskommt. Also, Susanne, unsere Sendung heißt ja, das kann ich nie wieder gut machen. Ich finde, das ist noch ein Fall, wo man noch die Notbremse ziehen kann. Es gibt Fälle, wo man das sicher nicht mehr machen kann. Es läuft noch nicht sehr lange bei dir. Ich finde, jeder Tag, der vergeht und indem du die Lüge weiter betreibst, wird's immer schwieriger und die Schuld wird immer größer. Ich finde, du musst da eine Regelung finden. Entweder schüttest du deinem Partner rein Wein ein oder du gehst den bitteren Weg und trennst dich von deinem Partner und führst dieses Leben, was dir offensichtlich sehr gut gefällt. Auf beiden Hochzeiten lässt sich so nicht tanzen, finde ich. Meine Befürchtung ist, wenn ich es meinem Partner mitteile, dann trennt er sich definitiv von mir. Ja. Weil er das niemals akzeptieren wird und das gibt einen riesen Knall. Ja. Würdest du so? Ich würde ihn sowieso zutiefst verletzen. Also ja, aber stell dir bitte, bitte mal vor, du bist in einem mehr oder weniger auch öffentlichen Raum in diesem Studio. Ja. So. Die Welt ist klein und es passieren die irrsten Zufälle. Dein Partner bekommt das über irgendeinen Kunden raus, der da Kunde ist. Wie schlimm ist das für deinen Mann, für deinen Partner? Und wie doof stehst du dann da? Genau, das ist dieses Risiko. Das ist dieser Vulkan, wo ich im Augenblick zwischen allem, ihm und Neigung und nichts. Ich finde, das kannst du nicht so weitermachen. Schwanke. Also bei allem Verständnis dafür, dass du da großen Spaß an diesem Kram hast, wo das nicht mein Ding ist, aber ich habe Verständnis, wenn Leute so eine Leidenschaft haben, dann will man das sicher auch ausleben. Aber da muss man auch eine klare Linie ziehen und eventuell dann auch bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen. Sei es, dass man dann eben keine feste Partnerschaft hat. Aber mit einer Lüge kannst du das nicht machen, finde ich nicht normal. Ja, das spüre ich. Also am Anfang ging es noch, aber jetzt ist es wirklich unerträglich. Und also höchst riskant. Ich glaube auch. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht weiterreden. Ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Mhm. Vielleicht, wenn du magst, können wir mal in einem halben Jahr nochmal telefonieren. Würde mich interessieren, wie das weitergegangen ist, wie du dich entwickelt hast und was du getan hast. Könntest du dich ja nochmal per Mail bei uns melden? Ja, das mache ich gerne. Das würde mich sehr freuen. Da wird bestimmt noch einiges jetzt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also Susanne, dann wünsche ich dir viel Mut für deine Entscheidungen, die anstehen. Okay. Alles Gute. Ich danke euch auch. Ja, gerne. Alles Gute euch. Tschüss, danke Susanne. Für den Hinweis. Ja, das Kopf waschen. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas Dramatisches in ihrem Leben getan haben oder vielleicht sogar gerade dabei sind, wie die Susanne das gerade erzählt hat. Und ihr sagt, das ist so gewichtig, das kann ich eigentlich nie wieder gut machen. Es kann eine schwere Verletzung sein, die ihr einem Menschen zugefügt habt, seelisch oder körperlich. Es kann sogar vielleicht ein Todesfall sein, an dem ihr schuld seid oder den ihr verursacht habt. Es kann aber auch sein, dass ihr jemanden psychisch völlig kaputt gemacht habt oder finanziell in den Ruin getrieben habt. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über diese Thematik, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rolf und Mona, 37 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Rolf. Kann ich denn mit euch beiden gleichzeitig reden oder musst du den Hörer hin und her erreichen? Ich habe im Moment ein älteres Telefon, ist mein Baustellenhandy und ich weiß nicht, wo ich da den Lautsprecher. Damit ich nur Bescheid weiß, dann musst du den Hörer rüberreichen oder das Handy rüberreichen. Ja, das können wir gerne machen, Junge. Ralf, fangen wir zunächst mit dir an. Das kann ich nie wieder gut machen. Ja, folgendes. Wie gesagt, meine Freundin und ich sind seit 5 Jahren zusammen und es fing an, dass sie nach 2 Jahren Haushalt vernachlässigt hat und meine Autorität in Frage gestellt hat, was die Erziehung ihrer großen Tochter anging, die sie mit in die Beziehung gebracht hat. Und ja, die hat dann angefangen, mein Vertrauen zu missbrauchen, indem sie meinen Onkel bestohlen hat. Und waren mehrere Sachen. Wir haben Cannabis konsumiert, Drogen und haben auch, wie gesagt, schon eine Therapie gemacht, die wir erfolgreich beendet haben. Ihr beide? Ja, wir beide. Mhm. Und die haben wir 2009 angetreten im August und im Februar 2010 beendet. Unsere Tochter ist 2009. Also, warte mal, wenn ihr wegen Cannabis-Therapie gemacht habt, dann muss es ja schon heftig zugegangen sein. Das heißt, ihr habt sehr intensiv konsumiert. Ja, das ist richtig. Wir haben uns da in der Therapie mit jeweils auch mit dem Einzeltherapeuten unterhalten, wobei mein Einzeltherapeut sagte, auch in dieser heftigen Form von Cannabiskonsum kann man eher von einem Missbrauch als wie, ne? Okay. Soweit ist man Sucht von ausgehen. Klar, ja. Wir kommen jetzt zum Thema. Ja, ich hab's mir damals halt, wie gesagt, dann verletzt mit dem Radiowecker. Achso, du hast sie geschlagen mit einem Radiowecker? Ja, aufgrund dessen, weil sie meinen Onkel halt beklaut hat. Ich war betrunken und habe damals auch viel Alkohol zu dem Zeitpunkt konsumiert gehabt. Und das war noch vor der Entziehungskur? Ja, genau, richtig. Und ja, das nagt ab und zu schon an meinem Gewissen. Und ich weiß manchmal auch nicht, wie ich damit umgehen Ach so, soll. Das heißt, dieser Schlag mit dem Radiowecker, das macht dir so zu schaffen und du sagst, das kann ich nicht wieder gut machen. Ja, sind da auch mehrere Sachen vorgefallen. Ich habe sie das öfter auch beleidigt und aufgrund ihres provozierenden Verhalten, was sie manchmal das öfter an den Tag gelegt hat. Und aber körperlich geschlagen, einmal heftig, nur einmal mit, was heißt nur, also einmal mit dem Radiowecker? Ja. Wie stark geschlagen? Oh, sie hatte schon zwei derbe Platzwunden am Hals. Die Polizei musste kommen und hat mich dann aus der Wohnung entfernt, wo du warst dann auch. Du warst besoffen. Ich war betrunken, ja, richtig betrunken. Und angekifft auch noch? Nee, gekifft, nicht nur betrunken. Ja. So, Ralf, jetzt gib mir mal bitte die Mona. Ja. Ja. Hallo, Mona. Ja, hallo. Hallo, Mona. Du hast alles mitgehört, was er gerade gesagt hat. Ja, habe ich. Dann habt ihr ja schon eine heftige Zeit hinter euch, ihr beiden. Ja. Kann man so sagen, ne? Bevor wir jetzt, ich habe mit dem Rolf schon einiges mitgemacht. Das glaube ich. Bevor wir jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, was er gerade angesprochen hat, zunächst mal die Frage, wie sieht es derzeit bei euch in Sachen Cannabis und in Sachen Alkohol aus? Wir sind clean. Also als wir aus der Therapie rausgekommen sind, sind wir umgezogen, haben uns ein neues Umfeld geschaffen, sind in einen anderen Stadtteil gezogen und seitdem sind wir clean. Kein Alkohol, kein Cannabis mehr. Gar nichts mehr. Was macht ihr so den ganzen lieben langen Tag? Also der Rolf, der geht arbeiten. Ja, was macht er? Der ist für eine Speditionsfirma tätig. Aha. Und ich bin ja Hausfrau. Du bist Hausfrau. Genau. Und da ist ja noch die Tochter von dir. Die Große. Lebt bei meinen Pflegeeltern. Ach so, die ist gar nicht jetzt bei dir. Nein, die lebt nicht bei mir. So, bevor wir in die Therapie gegangen sind, habe ich die zu meinen Pflegeeltern gebracht, und die weil dann wir einfach der Meinung waren, dass die Therapie für die Alia, so heißt die, kein Umfeld ist und dass sie da einfach nicht hingehört. Ja. Und die hat sich da so sehr eingelebt und ist dort auch zur Schule gegangen. Ach so, dass er gar nicht wieder zurückkommt. In den Kindergarten. Genau, und dann ist sie gar nicht mehr zurückgekommen. So, jetzt hat der Rolf gerade gesagt, dass er sagt, da kann er eigentlich einiges gar nicht wieder gut machen, wie er sich dir gegenüber benommen hat. Wie siehst du das? Also ich sehe das ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich wie der Rolf. Es gibt schon Dinge, die er wieder gut gemacht hat, mit ganz besonderen Kleinigkeiten, indem er mir zum Beispiel Komplimente macht, indem er mir kleine Aufmerksamkeiten mit nach Hause bringt, sei es Pralinen oder sonst was. Also auch im Umgang ist er viel ruhiger geworden. Ja, er hat dich ja früher auch so mit Worten nicht gerade nett behandelt öfters. Genau, also der hat Worte zu mir gesagt, die möchte ich lieber nicht im Mund nehmen. Dennoch, für mich, um es zu verstehen, was war für dich das Verletzendste, was er zu dir gesagt hat? Also das Allerschlimmste, was der Rolf zu mir gesagt hat, ich bin Pflegekind und mein Papa, mein leiblicher Papa hat mich missbraucht und da hat der Rolf zu mir gesagt, lass dich doch von deinem Vater fegen. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Wenn man so eine Vergangenheit hat und dann so sowas gesagt bekommt, ist das Mehr als schmerzlich. Das war echt das Allerheftigste, was der je zu mir gesagt hat. Du hast gerade gesagt, er hat durch viele kleine Gesten schon vieles wieder gut gemacht. Was, genau. Was ist es denn, was er noch nicht gut gemacht hat oder gut machen hat können? Also er sitzt neben mir, ich will ganz ehrlich sein, das mit dem Radiowecker, das geht irgendwie, kann ich nicht vergessen. Geht gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber geht gar nicht. Und ich bin schon etwas nachtragend, was die Beleidigungen angeht. Also ich finde, da muss ein bisschen mehr her als ein paar kleine Aufmerksamkeiten. Ja, mit dem Radio. Ich bin auch nicht ganz unschuldig daran, aber ich finde, das ist kein Grund, eine Frau so respektlos zu behandeln. Ist es für dich in gewisser Weise eine Entschuldigung, dass er das im Suff oder bekifft getan hat? Es ist teilweise eine Entschuldigung für mich und teilweise auch eine Erklärung. Genau. Hat er es nie im nüchternen Zustand gemacht? Nein. Was ja schon mal gut ist. Wie hast du diese Radiowecker-Geschichte in Erinnerung? Boah, also der Rolf hat ganz, ganz viel getrunken. Ich weiß nicht, ich glaube, zwei Kisten Bier oder so. Und wir haben uns in die Haare gekriegt, weil ich habe vorher Mist gemacht, ne? Ich habe vorher seinen Onkel bestohlen. Ich stehe da auch zu. Ich habe dafür auch gebüßt. Und dann ist die Sache eskaliert. Und ich habe dann die Polizei gerufen, wie schon des Öfteren. Ich scheue mich da auch nicht. Also ich rufe sofort die Polizei und lasse ihn abholen. Und er hat dir sehr weh getan mit dem Radiowecker. Die ist sehr verletzt. Ja. Also der hat mir auf den Kopf geschlagen, so lange bis der Radiowecker ganz kaputt war. Und ich hatte zwei Platzwunden am Kopf. Jetzt ist ja die alles für mich alles entscheidende Frage letztendlich an euch beide. Deswegen bitte ich erstmal, dass du das beantwortest, Mona. Und dann kann der Rolf mir das ja sagen. Was, Mona, empfindest du für Rolf noch nach all dem? Ich liebe Rolf, echt. Also, der ist ein Mann, wo ich mich anlehnen kann, dem ich zuhören, also dem ich alles erzählen kann. Der hört mir zu. Er ist ein warmherziger Mensch, er ist liebevoll, er kann gut mit Kindern. Weißt du, was ich gut finde? Dass du nicht gesagt hast, naja, eigentlich liebe ich ihn noch. Du hast das Wort eigentlich gar nicht gebraucht. Du hast sofort gesagt, ich liebe den noch. Ja, sicher. Das ist eine klare und gute Aussage. Jetzt gib mir doch bitte mal den Rolf, Mona. Ich will ihn ja, das auch mal fragen. Ja, mach ich. Rolf. Ja. Ich habe die Mona gerade gefragt. Die ganz entscheidende Frage nach all dem, was ich jetzt gehört habe, ist für mich, was ihr füreinander empfindet oder noch empfindet. Und ich möchte dich auch fragen, was empfindest du noch für Mona nach all dem, was passiert ist? Ja, wie gesagt, sie hat mich vor 2 Jahren ja auch betrogen, hat erst einmal mit einem Freund von mir. Und die Sache ist einfach, sie ist wie bei Facebook. Sie hat da auch ein Problem mit, sagt sie selber ganz offen und ehrlich. Sie ist da irgendwo ein bisschen nach auch süchtig. Und wonach ist sie süchtig? Da irgendwo auch ein bisschen nach Facebook. Ja, hat da letztes Jahr auch jemanden auf der Arbeit kennengelernt, wo sie mit angebändelt hat. Und der Vertrauen ist, wie gesagt, natürlich zerstört. Aber ich liebe die Mona über alles und ich würde alles für Mona tun. Finde ich eine gute Aussage. Gib sie mir doch mal sofort nochmal zurück. Weil das weiß die Mona. Ja, gib sie dir auf jeden Fall. Ich muss hier sofort was nachfragen. Mona, jetzt. Ja. Jetzt habe ich gerade von Rolf gehört, dass du in der letzten Zeit sogar fremdgegangen bist. Ja, das ist richtig. Einmal vor 2 Jahren. Das war ein guter Freund vom Rolf. Warum hast du es gemacht? Weil der Rolf einfach nicht mehr Rolf war. Also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe mich nicht mehr geborgen gefühlt. Ich habe gar nichts Nettes, überhaupt nichts Nettes mehr von ihm gehört. Nur Erniedrigungen und Beleidigungen. Und das heißt, wenn Rolf sich ordentlich verhalten würde, dann würdest du das nicht machen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mensch, ihr beiden Herzchen, das ist aber wirklich eine Geschichte bei euch. Da tut ihr euch gegenseitig so weh immer zu und ihr habt so viel so viel Scheiße schon erlebt. Was sagt er? Weiß ich gar nicht, was er sagt. Nee, er darf jetzt nicht dazwischen quatschen. Sonst können wir beide nicht reden. Ich finde, das, ihr habt ja so viel mitgemacht schon, ihr beiden. Eine ganze Menge. So, und ihr seid immer noch zusammen. Und beide habt ihr mir gerade gesagt, ja, im Grunde liebe ich diesen Menschen noch. Das ist ja eigentlich eine tolle Aussage. Und vielleicht kann man da ja doch vieles wieder doch noch gut machen und wieder rausreißen. Wärt ihr denn beide bereit, mal für ein paar Stunden zu einem Paartherapeuten zu gehen? Du wirst jetzt bestimmt lachen, aber wir gehen schon zur Paartherapie. Ah. Also alle 14 Tage. Bringt es denn was für euch? Ein wenig schon, ja. Hm. Der Rolf besucht ja auch zudem noch diesen Antiaggressionskurs. Auch schon den mal hat gut. Den hat er jetzt erfolgreich beendet. Da bin ich auch unglaublich stolz auf Rolf, echt. Also ich sehe schon, dass ihr doch eine ganze Menge macht. Und das sagt mir wirklich, dass ihr beiden auch zusammengehört und dass ihr eine Zukunft habt. Das finde ich gut. Es gibt auch Leute, die sagen, Rolf und Mona gehören einfach zusammen. Ja, deswegen, das sagen ganz, ganz viele Freunde. Möchte ich euch wirklich auch ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, euch am Riemen zu reißen, aus den vielen schlimmen Fehlern, die ihr gemacht habt, zu lernen. Und dann Rolf auch nochmal den Appell, dass er versucht, das Schlimme, was er damals gemacht hat, doch nachträglich doch wirklich gut zu machen. Wenn ihr auch schon jetzt gerade mit einem Paartherapeuten in Kontakt seid, möchte ich trotzdem, dass ihr nochmal jetzt ein paar Worte mit meinem Psychologen sprecht. Vielleicht hat er noch eine Zusatzidee für euch beiden. Okay? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Mona. Dann grüßt du den Rolf nochmal herzlich von mir. Du legst auf, ihr legt auf, wir rufen gleich zurück und ich wünsche euch für eure Zukunft und euer Glück von Herzen alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, tschüss ihr beiden. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.25 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne hinweisen, ich habe es ja vorgestern schon hier kundgetan, nicht nächste Woche, ich bin schon ganz durcheinander durch den Feiertag, morgen, am Donnerstag, mache ich meine Facebook-Aktion. Auf meiner Facebook-Seite stelle ich mich euren Fragen und ich stehe Rede und Antwort zwischen 19 und 20 Uhr. Wir wollen mal versuchen, ob das funktioniert. Ich habe das ja auch noch nie gemacht, aber es kamen so einige Vorschläge diesbezüglich und ich finde die Idee ja auch sehr schön und sehr gut und wir wollen das mal morgen testen. Also facebook.com/domian.jürgen zwischen 19 und 20 Uhr und dann nächste oder übernächste Woche, wir basteln noch ein bisschen rum, machen wir das Gleiche auch nochmal bei Twitter, damit wir so richtig gut alle kommunizieren können und damit ihr alle Fragen stellen könnt, die ihr schon immer mal fragen wolltet. Also morgen 19 bis 20 Uhr. So, und jetzt machen wir weiter mit unserem Thema, dem Thema, das kann ich nie wieder gut machen, wenn ihr etwas über euer Leben auch in der Art und Weise sagt, das kann ich nie wieder gut machen, das ist so schlimm, was ich davor verschuldet habe, dann könnt ihr gerne anrufen, wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Ich bin verbunden mit Chris und Chris ist 30. Hallo Chris. Hallo Domian. Hallo Chris. Warum Hallo. Sagst du diesen Satz? Ja, es geht darum, ich habe mal vor einer gewissen Weile einen Polizisten so dermaßen zusammengeschlagen, dass er heute leider nicht mehr dienstfähig ist. Wie ist denn sein Gesundheitszustand heute? Er ist zu 60% behindert. Welche Behinderung hat er? Körperliche und geistige Behinderung, weil ich habe ihn damals aus reiner Wut mit einem Schlagstock zusammengeschlagen. Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt circa 8 Jahre her. Zu was bist du verurteilt worden dafür? Also ich bin zu einer gefährlichen Körperverletzung verurteilt worden, war nur jedenfalls 2 Jahre ohne Bewährung. 2 Jahre nur? 2 Jahre ohne Bewährung, weil es war eine Strafe, die eben halt der Richter sehr mild ausgelegt hat und finde ich so spontan noch, jetzt auch, wenn ich das so höre. Findest du auch? Nein, es war eine geplante Tat, sozusagen. Das heißt, du findest auch das Urteil zu mild? Es war zu mild. Du sagst, also es hätte mehr sein müssen. Du sagst, es war eine geplante Tat. Wie ist es denn zu dieser Tat gekommen? Ja, also mein Leben wurde damals nur auf Lügen aufgebaut, 18 Jahre lang. Wobei ich sagen muss, dass meine Eltern, meine Zieheltern, dementsprechend richtig gehandelt haben und ich das jedenfalls nicht begriffen habe. Okay, noch sprichst du in Rätseln. Mach mal ein bisschen konkreter. Ich bin adoptiert worden als Kleinkind. Wobei meine Mutter mir das eben seit 18 Jahren verheimlicht hat und ich dementsprechend immer auf Lügen gebaut habe. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu der geplanten Tat, dass du diesen Polizisten so zusammengeschlagen hast. Inwiefern war das geplant? Also seitdem meine Mutter mir gesagt hat, ich bin adoptiert, bin ich aggressiv geworden. Kurze Zwischenfrage. Haben deine Eltern, deine Mutter, haben die dich schlecht behandelt in den 18 Jahren? In 15 Jahren nicht. Und seitdem meine Mutter eben halt geheiratet hat, eben halt mein Stiefvater, der wurde dann eben halt aggressiv, hat mich beleidigt und dadurch ist es dann eben halt hochgekocht. Okay, so. Aber jetzt zurück zum Polizisten. Ja. Und bin dann eben halt bei einem Ladendiebstahl erwischt worden und habe eben halt dementsprechend ein bisschen überreagiert und habe dementsprechend dem Polizisten bei der, sagen wir es jetzt mal so, bei der Verhaftung ein bisschen entgegengewirkt. Also Moment, du hast einen Laden überfallen. Nicht überfallen, ich habe einen Ladendiebstahl begangen. Also, einen Ladendiebstahl. Richtig. Wurde dabei erwischt. Ja. Und habe dementsprechend reagiert. Du wurdest erwischt von einem Polizisten. Richtig. Ja. Der eben halt in der Nähe war und zufällig. Dementsprechend, es war rein zufällig, ja. Also war das nicht geplant, dass du diesen Polizisten zusammenschlägst? Es war rein zufällig, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe mir dann eben halt einen Plan entwickelt, wie ich ihn entgehen kann. Okay, also er kam dann und hat dich quasi gestört bei der ganzen Angelegenheit. Richtig. Was also ist dann? Er wollte es vereiteln und dabei ging es dann eben halt richtig los. Er wurde eben halt dementsprechend aggressiv. War er alleine? Er war alleine. Und du warst auch alleine? Ich war auch alleine und hatte aber eben halt in der Jacke einen Schlagstock. Hatte er eine Waffe dabei? Er hatte natürlich eine Waffe dabei. Weil er im Dienst war. Richtig, weil er war im Dienst. Und ich hatte einen Schlagstock dabei, also hier so einen Totschläger, diese Teleskop-Schlagstöcke. Und dabei geriet man so aneinander, ich habe den Schlagstock gezogen und habe ein paar Mal eben halt so dermaßen am Kopf getroffen. Aus blinder Wut. Und habe ihn so schwer verletzt, dass er eben halt ein Schädeltrauma hatte, ein leichtes. Ziemlich derben Joch beim Bruch. Du hast ihn dann liegen lassen und bist abgehauen. Richtig, hab alles liegen lassen und bin dann eben halt geflüchtet. Um was ging es denn da? Was wolltest du da eigentlich klauen? Es waren so Kleinigkeiten, also wie zum Beispiel CDs und eben halt kleinere Sachen, die eben halt keinen großen Wert haben. Was war denn das für ein Laden? Das war ein großer Discounter. Aha. So, jetzt hast du diesen Mann, diesen schwer verletzten Polizisten da liegen lassen und bist abgehauen. Wie ging es dann weiter? Richtig, die Leute haben dann eben halt den Notarzt gerufen und Welche Leute? Die Kassiererin. Das war kurz hinter der Kasse. Achso, das war also am helllichten Tag, da waren noch andere Leute. Richtig, also es war am helllichten Tag und habe meine Aggression eben halt an diesen Polizisten ausgelassen. Eben halt, weil ich in diesem Moment einfach eben halt nicht klar kam. Okay, so, dann bist du bist abgehauen und die haben dich schnell erwischt dann? Also sie haben mich eben halt nach einer gewissen Weile dann eben halt gefasst. Wie lange dauerte diese gewisse Weile? Also es waren knapp 2 Stunden. Ach so, das war ja nun ganz kurz. Na, es war relativ kurz, aber es war schon für mich ziemlich lange. Das heißt, du hättest... Also du hast vollkommen überreagiert? Richtig, also ich bin vollkommen durchgedreht und habe dementsprechend diesen Polizisten so dermaßen zusammengeschlagen. Unter Inkaufnahme, dass dieser Mann hätte auch sterben können. Beinahe wäre. Er hätte sterben können. Ja. Also jetzt hast du ärztlicher Test hat dann eben halt rausgestellt, 2 Schläge mehr und er wäre dran gestorben. Jetzt sagst du, er ist heute geistig behindert? Er ist heute zu 60% geistig und körperlich behindert. Körperlich behindert heißt, er sitzt im Rollstuhl? Halbseitig? Er sitzt nicht im Rollstuhl, aber er kann eben halt motorische Fähigkeiten nicht mehr ausüben. Also seine Fingerfertigkeit ist heute nicht mehr gegeben, weil das Hirntrauma, also Schädelhirntrauma, das hat ihn einige Fähigkeiten gekostet. In der Tat trifft auf dich das nun wirklich zu, was wir hier in der Sendung formuliert haben. Das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Und eben halt ich. Was denkst du heute dazu? Bitte? Was denkst du heute zu dieser Tat? Ich sag mal so, ich empfinde irgendwo keine Reue, aber ich. Du empfindest keine Reue? Ich sag mal so, zu 90% empfinde ich keine Reue. Warum nicht? Du hast das Leben eines Menschen so gut wie zerstört. Ja, das habe ich auch. Und ich bin auch gerade dementsprechend in Behandlung, um eben halt diese Reue aufzubauen. Wie erklärst du dir das, dass du keine Reue zeigst? Eben halt dadurch, dass mein Leben dementsprechend 18 Jahre lang auf Lügen aufgebaut wurde. Aber das ist doch völliger Blödsinn. Es gibt ja ganz viele Menschen, die eine schwere Kindheit, eine schwere Jugend hatten. Ja, das ist richtig. Und ich bin heute auch in Behandlung, um dementsprechend dieses Empfinden. Möchtest du gerne bereuen? Ich würde es gerne. Wenn du es schon nicht bereust, tut dir denn in gewisser Weise dieser Mann leid, wenn du an den denkst und an seine Familie? Sicher. Also ich denke fast jeden Tag. Hast du dich bei diesem Mann mal diesen Mann, ja? was ich damals getan habe. Hast du dich bei diesem Mann mal entschuldigt? Ich habe es mehrmals versucht, bin aber nur 2-mal an ihn rangekommen, um mich wirklich zu entschuldigen. Hast du vor Gericht? Auch vor Gericht. Nee, also direkt auch vorm Richter. Ja. Was wolltest du sagen? Er akzeptiert es nicht oder akzeptiert es? Er hat es bis heute nicht akzeptiert. Nun gut, da will man ja gar nicht urteilen. A, selbst wenn er geistig noch ganz gesund wäre, hat er das Recht, das nicht zu akzeptieren. Ja. Und wenn er geistig jetzt geschädigt ist. Ich habe mich auch mehrmals bei der Familie entschuldigt, was damals vorgefallen ist. Hast du denn vor dem Richter auch gesagt, ich bereue das nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Was hast du denn vor dem Richter gesagt? Es tut mir ehrlich leid, was passiert ist. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Aber ich möchte diesem Mann auch nicht mehr begegnen. Und das war eben halt mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Du möchtest diesem Mann nicht wieder begegnen? Nein, ich bin ihm privat schon mehrmals begegnet. Und habe mich versucht zu entschuldigen. Ja. Aber das hat der Richter ja eben halt nicht gesehen. Ja, du solltest den Mann auch in Ruhe lassen, finde ich. Jetzt, heute. Das werde ich auch tun. Ja, das muss man dann respektieren, wenn die Familie es nicht will. Und es geht ja jetzt nur noch um dein Gewissen. Du willst ein bisschen Gewissenserleichterung haben, aber wenn die Familie das nun mal nicht will, dann musst du das. Dann muss ich damit klarkommen. Ja, dann musst du es aushalten. Ja, das ist richtig. Immerhin finde ich gut, dass du in einer Therapie bist, um das Gefühl zu lernen, quasi das Gefühl der Reue zu lernen. Das ist nämlich richtig, weil ich bin seit mehreren Jahren auf der schiefen Bahn gewesen und ich versuche mich heute eben halt auch dementsprechend zu ändern. Und immerhin hast du auch gesagt, das will ich mal festhalten, dass du die Strafe auch von 2 Jahren für viel zu gering gehalten hast. Richtig. Und eben halt, ich möchte es auch nicht mehr wiederholen. Also das. Bist du denn danach nochmal straffällig geworden? Ich bin einmal straffällig geworden und das war eben halt ein Diebstahl. Danach nochmal? Es war nur ein einziger Diebstahl. Dabei hat man mich eben halt gestellt. Und ich habe es eingesehen, ich habe meine Strafe dafür bekommen und habe auch eingesehen, es bringt nichts. Also es gab dann nochmal einen Gefängnisaufenthalt? Nein, es gab keinen Gefängnisaufenthalt, es war nur eine Geldstrafe, die eben halt sehr hoch ausfiel. Wie hoch? Es waren knapp 1000 Euro. Und die habe ich auch bezahlt und seitdem bin ich nie wieder straffällig. So, du bist in therapeutischer Behandlung, das heißt, ich... Ich bin jetzt auch seit Jahren in therapeutischer Behandlung, um eben halt mein Gewissen reinzuhalten. Ja. Deshalb wirst du wahrscheinlich das Gespräch mit meinem Psychologen gar nicht mehr annehmen wollen. Das würde ich auch noch gerne, um mir eben halt noch Ratschläge zu holen. Gerne, das biete damit ich eben halt besser damit zurechtkommen kann. Okay, Chris, dann machen wir das, wie wir es immer machen. Du legst bitte auf und du wirst von Henning, meinem Psychologen, zurückgerufen. Alles klar, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50. Hier ist die Britta. Britta ist 44. Guten Morgen, Britta. Hallo. Hallo, Britta. Hallo. So, das ist ein ernstes Thema, was wir heute haben. Ja. Und dich betrifft es genauso. Du sagst auch, das kann ich nie wieder gut machen. Genau, aber in einer ganz anderen Form. Ja, erzähl mal. Und zwar bin ich seit ungefähr etwas mehr als zwei Jahren krank und habe festgestellt, dass ich ganz, ganz tolle Freunde habe, die sich um mich kümmern, die also alles für mich tun, was ich eigentlich nie wieder gut machen kann. Das ist ja ein interessanter Aspekt, den habe ich gar nicht so bedacht bei meinem Aufruf und bei der Erklärung gerade. Ja. Stimmt. Was hast du seit zwei Jahren für eine Erkrankung? Also das fing eigentlich an mit einer Trigeminusneuralgie. Das ist dieser Gesichtsnerv, der so dreigeteilt durchs Gesicht geht, also einmal überm Auge, unterm Auge und unterm Mund her. Mhm. Und das sind also ganz, ganz fürchterliche Schmerzen. Ganz fürchterliche Schmerzen sind das, ne? Glaube ich auch. Ja. Mhm. Und man hat durch ganz viele Medikamente, durch Glycerinspritzen, um den Nerv abzutöten, versucht, diesen Nerv ruhig zu kriegen. Mhm. Und es funktionierte nicht. Dann hat man sich für eine Operation entschieden, oder ich mich dann auch. Und dann hat man festgestellt, dass so ein Tumor, sagen wir mal, um den Nerv rumgewachsen war, hat den entfernt, aber es gab keine Ruhe mehr in meinem Kopf. Also es tobt seit fast 2,5 Jahren ein Sturm in meinem Kopf, der nicht mehr auszuhalten ist. Gibt es keine starken Medikamente, die diesen Schmerzen niederdrücken können? Nee, ich nehme also schon 3 Morphinpräparate gleichzeitig. Mhm. Und vor 3 Wochen ist mir ein Neurostimulator implantiert worden. Das bedeutet? Also das ist ein elektrisches Gerät, kann man vergleichen wie so ein Herzschrittmacher, nur der nicht im Herz ist, sondern auf der Hirnhaut aufliegt. Mhm. Und da sind Elektroden und dieser Stimulator gibt Strom ab und soll dem Nerv halt vorgaukeln, alles ist schön, alles ist gut, also soll den Nerv so ein bisschen streicheln. Ne? Funktioniert das? Im Moment leider nicht. Offensichtlich nicht, ja, so wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja, weil bei der letzten OP, ich habe gesagt, das Gerät funktioniert nicht und man sagte mir, das könnte nicht sein, hat dann nochmal operiert und hat festgestellt, dass zwischen Hirnhaut und Schädeldecke ein derartiges Narbenwebe gewuchert ist, dass der Strom überhaupt nicht an den Nerv drankommen konnte. Du bist erst 44 Jahre alt. Ja. Bis vor 2 Jahren, als das alles anfing, warst du eine normal gesunde Frau? Ja, relativ, ja. Und dann kam das von heute auf morgen? Von einer Sekunde auf die andere. Von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Das heißt, während wir jetzt sprechen, um sich das mal vor Augen zu führen, hast du im gesamten Kopf ganz starke Schmerzen? Ja. Also im Gesicht und auch im Gehirnbereich, Kopfbereich? Ja. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man das auf Dauer aushält. Da wird man doch verrückt. Ja, da wird man verrückt. Kann man da überhaupt schlafen? Nee, überhaupt nicht. Ganz, ganz selten. Höchstens, dass man aus lauter Erschöpfung irgendwann mal umfällt und dann wirklich mal 4 Stunden oder so. Du hast gesagt, hat sich ein Tumor um diesen Nerv gebildet? Ja, man sagt Tumor, man hat keine Probe entnommen, es war irgendein Gewebe, was drum gewachsen war. Mhm. Dann nach einem Jahr stellte man fest, es war wieder was drum gewachsen, aber es war dann Gott sei Dank nur ein dickes Blutgefäß, was drum gewachsen war, aber was auch immer wieder diesen Nerv reizte. Ist diese Erkrankung jetzt so präsent oder so fortgeschritten oder so klar, dass man sagen kann, das ist nicht mehr heilbar? Ja. Also man kann die Schmerzen zwar versuchen, also auch jetzt mit diesem Neurostimulator runterzudrücken, aber weggehen wird es nie wieder. Also. bevor wir jetzt auf deine Freunde zu sprechen kommen, ja, was ich ja ganz toll finde, aber noch eine Frage zu deiner privaten Situation. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Lebst du alleine? Ich bin ganz alleine. Du lebst alleine. Mhm. Und kannst wahrscheinlich auch seitdem deinen Beruf, den du vorher ausgeübt hast, nicht ausüben mehr. Nee, überhaupt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und kann auch nicht unter Leute gehen. Wenn mehr wie 3 Leute reden, dann schaltet mein Kopf ab, dann geht nichts mehr. Ist das jetzt auch anstrengend, das Gespräch? Nee, wenn ich weiß, einer alleine, dann geht es. Funktioniert prima. Mhm. So, alleinstehend, keine Familie, keine Kinder. Familie schon. Aber eben keine eigene Familie gegründet. Genau. Und so. Die andere Familie hat sich von mir verabschiedet. Wenn man krank ist, wird man lästig. Ach, die wirkliche Familie hat sich verabschiedet? Ja, genau. War alles ein bisschen viel für die Damen und Herren. So, aber das heißt, da ist ein Freundeskreis, der tapfer zu dir steht. Aber richtig tapfer. Wie viele Leute sind das? Also ich sag mal, der harte Kern sind 2 plus ihre Familien. Mhm. Und dann so drumherum sind nochmal so 5, 6, die so die Basis nochmal bilden. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ja. Wie zeigt sich das für dich, dass die so zu dir stehen? Also das zeigt sich in dem, also erstmal erledigen sie für mich so alle Fahrten, die anfallen. Ich darf ja aufgrund der Medikamente und so kein Auto mehr fahren. Mhm. Und unser Krankensystem ist ja heute so weit, dass die Krankenkasse keinerlei Fahrten bezahlt, egal wie, außer zur Chemotherapie und zur Bestrahlung. Das sind so die einzigen Fahrten, die gezahlt werden. Mhm. Also fahren mich meine Freunde in der ganzen Weltgeschichte rum. Egal in welche Uniklinik, egal wohin. Und alles auf ihre Kosten. Alles auf ihre Kosten? Und alles auf ihre Zeit. Alles. Und wie oft musst du so in der Woche hin und her gefahren werden? Also so ärztemäßig 3-mal ungefähr. Aber dann kommen ja noch so Sachen wie Einkaufen oder sonst so Sachen noch. Das heißt, die haben so ein System entwickelt, dass die sich gegenseitig dann sagen, du kannst das machen, ich übernehme das, genau, ich habe dann Zeit und du kannst dann was einkaufen fahren und richtig. Waren das denn auch schon enge Leute vorher für dich? Ganz enge. Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Man hört immer, oder ganz, ganz oft höre ich ja das hier auch in der Sendung, dass wenn Menschen sehr schwer krank werden oder auch wenn jemand gestorben ist, dass sich dann die guten Freunde und die lieben Freunde zurückziehen. Aber das ist ja bei dir gar nicht. Nee, das war genau umgekehrt. Bei mir hat sich die Familie zurückgezogen und... Was heißt denn Familie? Leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben noch, Wie? Mein Bruder lebt noch. Wie? Und die Eltern haben sich zurückgezogen? Ja, da gab es früher schon Schwierigkeiten mit und jetzt möchte ich da auch nicht mehr drauf zurückgreifen und die eigentlich auch nicht. Und mein Bruder hat sich eigentlich rührend um mich gekümmert, aber... Wie das so ist, die Lebenspartner, die haben dann auch was mitzureden und dann hat es ganz fürchterlich gekracht und naja. Bei all der Freude, dass deine Freunde so auf deiner Seite sind, wie weh tut dir das, dass die Familie weg ist? Also mit meinen Eltern überhaupt nicht mehr. Das ist für mich gegessen. Mhm. Und mit meinem Bruder, aber er ist ja erwachsen, er könnte sich auch mal bei mir melden, halt um meine kleine Nichte, tut es mir leid, weil die kann. Überhaupt nichts dafür, dass ich jetzt so keinen Kontakt mehr zu ihr habe. Aber wenn ich ihr mal schreibe oder so, da kommt was zurück und das finde ich schon toll. Also die Eltern haben wohl nichts Negatives über mich erzählt. Dann schreib ihr ab und zu, das ist auch schön. Ja, also ist ganz süß. Die ist letztes Jahr erst in die Schule gekommen und wie die dann so schreiben, ne, das ist sehr süß, toll. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, das kann ich nie wieder gut machen, was die da machen mit mir. Aber dennoch wirst du es ja wahrscheinlich versuchen. Was sind so deine Versuche, deine Freude zu zeigen und deinen Dank vielleicht auch? Ja, also erstens mal, ich würde es natürlich auch tun, wenn sowas ist. Ich habe es auch schon getan, als eine Freundin sich den Fuß gebrochen hat, bin ich für sie eingesprochen. Die hatten eine Tierarztpraxis und da habe ich dann halt Telefondienst und Apothekendienst und sowas gemacht. Mhm. Also sowas mache ich dann auch, wenn ich kann. Und gut, mit Geld kann ich nichts erreichen, weil ich bezahle eigentlich mein ganzes Dasein nur noch aus dem Dispo-Kredit. Aber ich mache denen dann mal eine andere Freude. Also ich nähe mal was oder ich koche mal was oder so weißt Kleinigkeiten. Weißt du, Britta, ich glaube auch in einer guten Freundschaft, wenn dann eine solche Situation entsteht, da muss man auch nichts wieder gut machen. Das gehört zu einer guten Freundschaft dazu, weil die, du hast es ja gerade selbst gesagt, die werden genau wissen, was du für ein Typ bist und dass du es umgekehrt genauso machen würdest. Und das ist eben Freundschaft, dass man dann auch nichts erwartet. Das ist dann ganz selbstverständlich, finde ich. Ja, schon, aber so jetzt die lange Zeit. Und ja klar, für dich, du würdest gerne auch was zurückgeben, ist mir schon klar. Ja. Und auch gerne gerne nochmal selber was mache, ja. Weil das für jeden Joghurt musste betteln. Das ist so furchtbar. Ja. Aber dennoch, Britta, ich gratuliere dir sehr zu deinen tollen Freunden. Und ja. Ich glaube, auch in dieser schweren Erkrankung ist das auch schon eine Stütze. Wenn, ja, wenn du jetzt ganz allein da stündest, wäre das alles um. Ja. Ganz klar. Also, herzliche Grüße an deine netten Freunde. Vielen Dank. Und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das wäre schon mal ganz gut, glaube ich. Das wäre ganz gut. Ja. Schlimmer wird und vielleicht ein kleines bisschen besser. Genau, so wollen wir es sagen. Okay. Liebe Britta, alles Gute von Herzen. Danke und viele Grüße an dein nettes Team. Dankeschön, das richte ich gerne aus. Danke. Tschüss. Gute Ciao. Nacht noch. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. So, 1:49. Nee, 1:50. Ich habe immer zwei Uhren, die unterschiedlich gehen, deswegen sage ich es immer falsch. 1:50 und 38 Sekunden. Hier ist Tim. Tim ist 36. Hallo Tim. Hallo, guten Tag. Hallo Tim, guten Tag. Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist es bei dir, was du nicht mehr gut machen kannst? Ich habe meine Liebe meines Lebens, der ich eigentlich schon glücklich war und wo ich eigentlich immer schon von Anfang an wusste, dass es die Frau meines Lebens ist, das habe ich an die Wand gefahren. Jetzt ist sie weg, jetzt bin ich alleine und ich kann es nicht wieder gut machen. Und es war meine Schuld, dass es in die Brüche gegangen ist. Wie lange wart ihr zusammen? Also zusammen waren wir 15, 16 Jahre. Ach, so lange. Das ist mein halbes Leben. 15, ja, in der Tat, du bist ja 36. Man darf 15, 16, das ist die absolute Jugendliebe. Ja, war es und ist es auch. Seit wann ist es jetzt kaputt? Also sie hat sich vor 2 Jahren von mir getrennt. Und du hast heute noch damit zu tun? Ich kriege das überhaupt nicht auf die Kette. Du sagst, du hast das gegen die Wand gefahren. Inwiefern hast du es an die Wand gefahren? Ja, ich bin immer wieder nebenaus gegangen. Ich habe mich so ausgelebt, viel Spaß nebenher gehabt, also sie einfach ganz oft ganz viel betrogen und das war am Anfang irgendwie, habe ich das nicht so schlimm eingeschätzt und das hat sich dann zu so einer total selbstständigen Klamotte irgendwie entwickelt, wo ich auch relativ schnell im Nachhinein, muss ich sagen, einfach die Kontrolle verloren habe. Das hat am Ende auch nichts mehr damit zu tun, sich mal ein bisschen auszutoben, sondern das war einfach echt ein Ding. Wie viel Mal bist du ihr fremdgegangen? So das ist über Jahre. Das ist furchtbar. Hat sie... sie weiß nichts davon. Sie weiß nichts davon? Sie weiß nichts davon, nein. Und ich habe das nie geschafft, ihr das zu sagen. Aber ich hätte sie, glaube ich, zerrissen. Aber sie hat sich ja von dir getrennt. Ja. Warum? Mit welcher Begründung? Also der Hauptgrund am Ende war, dass unsere Beziehung im Prinzip keine Liebesbeziehung mehr war. Weil ich mich außerhalb der Beziehung so dermaßen verausgabt habe, dass in meiner eigenen Beziehung einfach nichts mehr übrig war. Sexuell oder generell? Ja. Sexuell. Das heißt, du hattest gar keine Lust mehr auf sie? Genau. Furchtbar eigentlich, weil sie eigentlich, also es ist total schizophren, aber eigentlich ist sie der Mensch, den ich von tiefstem Herzen aus geliebt habe, immer noch liebe. Und das war ihr, das hat sie natürlich mitbekommen und das war dann ihr Grund, irgendwann zu sagen, war natürlich ein langer Prozess und irgendwann konnte sie auch nicht mehr. Das konnte ich auch verstehen, deshalb konnte ich mich gegen die Trennung auch schlecht wehren. Hat sie denn nicht irgendwann dich gefragt, hier, hast du nicht irgendwas anderes am Laufen? Ja. Und du hast gelogen? Ja, aber, also, ja, ich hab's klar, natürlich, weil ich glaube, das wird dir heute auch noch irgendwie nachhinein das Knick brechen, das wird dir nicht auf der Kette kriegen. Mhm. Weil, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihr das gegenüber so darstellen kann, dass das eigentlich auch mit Liebe und Lust eigentlich am Ende wenig zu tun hatte, sondern dass das eigentlich echt nur noch so ein Selbstläufer war, den ich auch irgendwie überhaupt nicht mehr steuern konnte. Aber wie erklärst du dir das denn, dass du so ausgeschert bist und weggegangen bist von ihr? Ich glaube einfach, weil es funktioniert hat. Also ich war so früher so, wo die meisten sich so ein bisschen austoben, da war ich echt so einfach nicht besonders angemeldet bei den Mädels und Frauen. Ja, sagen wir mal, als die anderen sich ausgetobt haben, warst du ja schon quasi mit ihr zusammen. Auch das, also erst war ich nicht angemeldet und dann war ich mit ihr zusammen, da kam das auch für mich erst nicht in Frage. Mhm. Ist ja klar, dass ich da auch viel, also für mich ist das immer klar, wenn junge Leute so früh zusammenkommen, dass spätestens so mit Mitte, Ende 20 irgendwas passiert, weil man Sehnsucht hat nach anderen Dingen oder weil es sich ausgelebt hat. Genau, also das war auch genau der Zeitpunkt, wo das losging. Das ging so Mitte 20 los. Ja, und ich deshalb irgendwie auch einen Schalter umgelegt. Ich war auf einmal angesagt bei den Frauen. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber das ging irgendwie los. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann landen oder das funktioniert, ja. Das klappt. Und das ist natürlich erstmal toll. Ne? Genau, da wolltest du einmal dieses Erfolgserlebnis genießen, ja, von den anderen Frauen. Aber schön die Heimlichkeit und das Glück der festen Beziehung wolltest du auch genießen mit der Freundin. Ja, weil ich eigentlich auch immer wusste, dass sie eigentlich die richtige Frau für mich ist. Mhm. Aber offensichtlich war sie nicht die richtige Frau. Sonst, das Leben hat es ja nur so bewiesen. Ja. Ja, das ist eine sehr harte, bittere Erkenntnis. Ich würde ihr das im Nachhinein auch nicht sagen, wenn du, warum? Nein. Was soll das, genau, was soll das bringen? Jetzt, ich würde es halt irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn du sagst, ich kann es nicht wieder gut machen, das ist etwas, das ist weg und es ist auch nicht mehr irgendwie änderbar und es ist auch irgendwie auch nicht mehr, wie soll man sagen, vergeltbar oder so, ne? Außer dass ich hier alleine sitze und darüber nicht hinwegkomme. Du bist seitdem solo? Nein, ich hab eine Beziehung, aber ich merke auch schon, dass das immer noch nicht im Griff ist, mein Problem. Das heißt, du machst das bei der neuen auch? Das ist furchtbar. Weißt du, was ich gerade zu dir sagen wollte? Ich wollte sagen, das kannst du nicht, natürlich kannst du das nicht mehr gut machen. Das ist jetzt gelaufen. Das ist deine Vergangenheit. Das ist gestanzt in die Vergangenheit. Das ist nicht veränderbar. Aber man kann ja immer, das ist ein alter Spruch, aber es ist ein richtig und kluger Spruch. Man kann aus Fehlern lernen. Und man kann, wenn man einen schweren Fehler gemacht hat oder eine Schuld auf sich geladen hat, kann man ja alles daran setzen, dass man in der nächsten Konstellation, in der Zukunft oder in der Gegenwart sich klar und ordentlich verhält. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man Sachen wieder gut machen kann, wenn überhaupt. Aber wenn du jetzt wieder so drauf bist, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles Mögliche noch, ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so zu Hause alleine sitze und so einen Abend habe wie heute, wo ich hier sitze und darüber so nachdenke, dann kann ich das ganz rational differenzieren und kann ich sagen, ja, es ist so genauso, wie du das auch gerade geschildert hast. Ich muss das doch langsam abstellen und ich muss es nicht machen. Ich muss auch erkennen, was für eine tolle Frau das ist, was für eine tolle Beziehung das ist. Diese neue Beziehung. Ja. Und ich merke, wenn ich irgendwo ein bisschen angeflirtet werde, wenn das irgendwo losgeht, dann geht bei mir im Kopf so ein Schalter um. Das hat sich total verselbstständigt. Und wie ist das denn? Wie läuft das denn sexuell in der neuen Beziehung? Also bislang läuft es gut, aber dadurch, dass ich das eine Mal schon diese blöde Erfahrung gemacht habe, dass ich irgendwann einfach Lust auf anderes kriegte, weiß ich, wie das losgeht. Und ich merke, das geht jetzt wieder los. Wie viel Mal bist du jetzt der neuen schon fremdgegangen? Ja. Also ich meine, es ist trotzdem jedes Mal eigentlich natürlich furchtbar, ne? Wenn du noch immer das Bedürfnis hast, zu erleben und auf Abenteuer zu sein, könnte ich ja völlig verstehen. Nein, eigentlich aber dann darf man sich nicht auf eine Beziehung einlassen. Das ist das kleine Einmaleins des ordentlichen Verhaltens. Genau. Ich weiß nicht. Ich wünsche mir eigentlich im Innersten, dass ich mit so einer Beziehung einfach mal zufrieden bin und Ruhe ist. Aber die Frage ist ja immer, warum sucht man dann immer wieder diesen Kick? Warum? Ist es ein Manko? Ist es die Sehnsucht nach Selbstbestätigung? Ist es Sexsucht? Es gibt ja viele Möglichkeiten, warum man das tut, wenn man in einer eigentlich glücklichen Beziehung steckt. Ja. Also ich habe das für mich noch nicht geklärt, woher das kommt. Das musst du klären. Das musst du wirklich klären. Was ist das? Vielleicht ist es auch, weil du, als du ein junger Mann warst, das alles nicht erlebt hast, auch diese Erfolgserlebnisse, das ist ja ein Erfolgserlebnis. Ich habe auch gedacht, das dauert ein bisschen, aber zieh das mal rein, das geht jetzt, das ist eine Sache, die mich seit über zehn Jahren jetzt antreibt. Das muss irgendwann auch mal gut sein. Das muss irgendwann gut sein, oder du musst wissen, woher es kommt. Auf jeden Fall musst du, finde ich, sehr, sehr scharf darauf achten, du hast einmal schon ziemlich viel Mist gebaut und hast eine Sache gegen eine Wand gefahren, wie du gesagt hast. Naja, das geht auf meine Kappe. Und Schuld auf dich geladen, dass das jetzt nicht auf keinen Fall wieder so, ich meine, es ist ja schon fast passiert, oder es ist schon passiert, aber dass es nicht weiterhin passiert. Das wird dich in deinem Selbstbewusstsein sehr, sehr schädigen auf Dauer. Und du bist unglücklich. Außerdem trauerst du ja immer noch der ersten Frau hinterher, so habe ich das gerade gehört. Ja, das vielleicht ist vollkommen recht. Vielleicht ist diese neue gar nicht die richtige. Vielleicht war es gar nicht gut, sich darauf einzulassen. Mein Lieber, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Ja, ich höre das schon, ja. Ich schlage vor, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Das wäre sehr nett. Gut, dann alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, dir auch. Danke für das Gespräch. Gerne. So, meine Lieben, das war's. In der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.